altehrwürdiger Dom, dessen Mauern Jahrhunderte atmen, wo Kerzenlicht in unzählige Herzen sah. In diesen Hallen tasteten Gebete, unzählige Gebete empor zur ungeahnten Größe, damit sie jetzt dein Herz erreiche. Wann schließt sich die Kette, die ungestillte Sehnsucht zur Schöpfung brach? Noch hallen Schritte von steinernen Mauern, doch die Uhr läuft ab. Irgendwann wandeln sich Steine zum lebendigen Dom der ewigen Stadt Jerusalem.